bezaubernd schön. Mein Herz mit neuer Regung füllt, mein Herz mit neuer Regung füllt. Kann ich zwar nicht nennen, doch fühl ich's hier wie Feuer brennen. Soll die Empfindung Liebe sein, soll die Empfindung Liebe sein. Ja, ja, die Liebe ist allein. Ich würde warm und rein, was würde ich? Ich würde sie voll entzücken an diesen heißen